Bitter enttäuscht fuhr der Detective zurück nach New York. Er hatte 3 Monate mit einer brandgefährlichen Mission verbracht, bei der er ein Komplott zur Ermordung des Präsidenten und anderer Würdenträger aufgedeckt hatte. Doch McKinley und sein Freund Teddy hatten ihn behandelt wie einen hysterischen Grünschnabel. Natürlich würden McKinley und die Agenten des Secret Service, die ihn schützen sollten, seinen Bericht nicht ernst nehmen. Womöglich wollten sie Rom nur sagen können, man habe gründlich ermittelt, aber nichts Wichtiges herausgefunden. Ein paar Monate später, am 6. September 1901, schüttelte Präsident McKinley gerade die Hände der Menge im Temple of Music, auf dem weitläufigen Areal der Panamerika-Ausstellung in Buffalo, New York, als ein Mann mit irrem Blick und dick verbundenem rechtem Arm auf ihn zutrat und ihm aus nächster Nähe 2-mal in den Bauch schoss. 8 Tage darauf erlag der Präsident dem Wundbrand. Sein Mörder, Leon Czolgosz, war Anarchist. Wenige Augenblicke nach den Schüssen klingelten in der Park Row in Lower Manhattan, dem Sitz zahlreicher Verlage und Zeitungen, die Telefone. Die Redakteure der Newspaper Row erfuhren von dem Attentat und riefen umgehend ihre Reporter in 301 Mulberry an, gegenüber vom Präsidium. Die eilten sogleich über die Straße, um Stellungnahmen vom NYPD einzuholen. Einige trafen auf Petrosino und erzählten ihm, was passiert war. Der Detective hörte sprachlos zu. Dann, zur Überraschung der Reporter, brach er in Tränen aus. »Er weinte heftig und hysterisch wie eine Frau«, schrieb einer später. Seine öffentliche Trauer war eine Offenbarung vor seinen Kollegen und der versammelten Presse. Die Journalisten konnten kaum fassen, dass der legendäre Menschenjäger zu solch tiefen Gefühlen fähig war. Einige waren womöglich auch baff, dass ein Angehöriger einer verachteten Minderheit so schwer von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten getroffen wurde. Doch Petrosino empfand für Amerika die irrationale Liebe des Einwanderers. »Kein gebürtiger Amerikaner war je ein glühenderer Patriot«, schrieb Frank Marshall White. Er fühlte sich seiner Wahlheimat für die Chance, die sie ihm und so vielen seiner Landsleute gegeben hatte, zu ewigem, grenzenlosem Dank verpflichtet. Petrosino hatte die Bitte, dem Führer seines Landes zu helfen, sehr ernst genommen. Und nun war McKinley tot. Einige Augenblicke später fing Petrosino sich wieder. »Ich habe ihn gewarnt«, ließ er die Journalisten wissen. »Ich habe ihm gesagt, dass anarchistische Verbrecher ihn ermorden wollen. Aber der Präsident war zu gutherzig und glaubte zu sehr an das Gute im Menschen.« Die Reporter liefen zurück in ihre Büros und schrieben lange Artikel mit Titeln wie »Petrosino hatte ihn gewarnt« und »Italienischer Detective wollte McKinley retten«.